B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Geldsorgen. Wieso die Slowakei von der Griechenlandhilfe wenig hält. Ansteckungsgefahr. Wie die Athener Finanzkrise die Nachbarn auf dem Balkan bedroht. Pogromstimmung. Weshalb Antisemitismus im Elsass möglich ist, sowie schließlich Musterungsangst. Warum die russische Armee Jagd auf Rekruten macht. Vielleicht haben es die Slowaken geahnt. Die Krise in Griechenland wird sich selbst mit Hilfe der jetzt in Aussicht gestellten Finanzspritzen so schnell nicht bewältigen lassen. Wer so viel Wut angestaut hat, dass er selbst vor einer fahrlässigen Tötung, wie am vergangenen Mittwoch geschehen, nicht zurückschreckt, den dürften auch die versprochenen Milliarden so schnell nicht wieder beruhigen. Wie dem auch sei, der slowakische Premier Fico findet es gar nicht gut, dass sein Land für die griechische Pleite die Zeche mitzahlen soll. Die ablehnende Haltung kommt nicht von ungefähr. In der Slowakei tobt derzeit der Wahlkampf für die Parlamentswahlen Mitte Juni. Und da machen sich großzügige Spenden nicht wirklich gut. Zumal das Land durch die Wirtschaftskrise selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Christina Jansen kommentiert. Was stellt sich Angela Merkel nur so an? Regieren kann doch so schön sein und so einfach. Man muss sich nur an das praktische Rezept des Robert Fico halten. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, sagt sich der slowakische Premier. Jedenfalls immer dann, wenn er seinem Volk mal wieder aufs Maul geschaut und seine eigene Position, sagen wir, ein wenig angepasst hat. Ich bin für das Prinzip der Solidarität, behauptete Fico noch im März. Die Slowakei habe kein Problem mit einem Hilfspaket für Griechenland. Als dann eine konkrete Summe genannt wurde, da entbrannte in dem kleinen Land eine wütende Debatte. Das Wirtschaftsblatt Hospodarske Noviny rechnete seinen Lesern vor, wie teuer jeden einzelnen Bürger das Griechenland-Debakel umgerechnet zu stehen kommen würde. Pro Kopf 150 Euro. Das linke Blatt Pravda schrieb, die Kredite für Griechenland seien ähnlich sinnvoll, wie einem Alkoholiker ein Glas Schnaps anzubieten. Die slowakischen Kommentatoren sind sich weitgehend einig. Die armen Slowaken wissen nicht einmal, was ein 13. Monatsgehalt überhaupt ist, aber den verschwendungssüchtigen Griechen sollen sie diesen Luxus nun finanzieren. Eine Steilvorlage für den Meister des Populismus. Von Solidarität war in Bratislava plötzlich keine Rede mehr, dafür aber von den Spareinlagen der Bürger, die es zu schützen gelte. Seine Regierung werde Griechenland keinen Blankoscheck ausstellen, ließ Robert Fico nun wissen. Und überhaupt, die Slowakei werde darüber frühestens nach den Wahlen Mitte Juni entscheiden. Zuerst einmal müsse Athen seine Hausaufgaben erledigen. Gut gebrüllt, Löwe. Fico spricht wohl nicht nur den meisten Slowaken, sondern auch der Mehrheit der Deutschen aus der Seele. Die Sache hat nur einen Haken. Regieren bedeutet mitunter, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Fico behauptet, er wolle die Bürger seines Landes schützen. Dass ein Kredit für Griechenland dazu möglicherweise beitragen könnte, weiß der Regierungschef selbst. Deshalb hat er dem Rettungspaket am Freitag in Brüssel auch kleinlaut zugestimmt. Als Erfolg kann er den Slowaken die Aktion trotzdem verkaufen, denn an seinen Bedingungen hält Fico weiterhin fest. Vor den Wahlen wird die Slowakei also nicht entscheiden und nicht zahlen. Mit seinen Bedenken, ob Griechenland die gewährten Kredite je wird zurückzahlen können, steht der slowakische Premier ja nicht allein. Doch gerade aus seinem Munde klingen die Mahnungen Richtung Athen wie blanker Hohn. Wie war das doch mit dem Glashaus und den Steinen? Robert Fico tut kaum etwas, um die eigene Staatsverschuldung in den Griff zu kriegen und profitiert ansonsten von den drastischen Wirtschafts- und Sozialreformen, für die seine Vorgänger von den Wählern abgestraft wurden. Die konservativ-liberale Regierung zu Rinda war es, die das Armenhaus Slowakei in einen europäischen Musterschüler verwandelt hat. Inhalt statt Machterhalt. Vor 5 Jahren war das offenbar noch möglich. Heute ist es undenkbar. Denn Fico hat die politische Kultur seines Landes binnen weniger Jahre ruiniert. Von seinen Publikumserfolgen sind, bis auf wenige Ausnahmen, selbst die einstigen Reformer derart eingeschüchtert, dass sie das schaurige Spiel mitspielen und es Fico gleichtun. Politik scheint eben ganz einfach, wenn man nur eines im Blick hat, den nächsten Wahltermin und die Umfrageergebnisse. Das hat Angela Merkel zwar auch, doch sie kann es sich nicht leisten, den Rest der Welt zu ignorieren. Wenn Merkel nicht mitzieht, ist Europa lahmgelegt. Wenn Fico poltert, zucken die meisten nur mit den Schultern. Ein Kommentar von Christina Jansen. Wenn von der Krise in Griechenland derzeit die Rede ist, dann meist im Zusammenhang der damit verbundenen Konsequenzen für die EU. Wie das Finanzdebakel die direkten und indirekten Nachbarn bereits trifft oder noch treffen kann, wird indes oft übersehen. Dabei haben die meisten Staaten auf dem Balkan zunehmend Angst vor den Folgewirkungen der staatlichen Pleite in Athen. Vor allem jene, die hier auf eine Aufnahme in die Europäische Union seit langem warten. Sie fürchten nunmehr, für Griechenland abgestraft zu werden. Denn im Finanz- und Handelsbereich Südosteuropas hat Griechenland eine dominante Stellung, die jetzt in Gefahr ist. Andreas Meyer-Feist über die politische und wirtschaftliche Ansteckungsgefahr in der Region. Früher war alles anders, klagen die Menschen in Mazedoniens Hauptstadt Skopje. Früher war Griechenland ein Vorbild, wirtschaftlich. Aber jetzt ist der Lack ab und so mancher träumt sogar von vorkapitalistischen Zeiten. 10.000 Mal besser war es früher. Arbeit, Lohn, Weihnachtsgeld, alles war sicher. Das Leben war schön und wir alle waren gleich. Demos gegen Sozialabbau in Mazedonien. Die Menschen haben Angst, dass der Krisenbazillus übergreift, auch wenn das europäische Rettungspaket gerade das verhindern soll. In Mazedonien, aber auch in Albanien und in anderen Ländern Südosteuropas haben griechische Banken aber eine oft marktbeherrschende Stellung. Bisher Wachstumsmotoren für die gesamte Region. Aber bleibt das so, wenn weniger Kredite und Investitionen aus Griechenland kommen? Allein in Bulgarien hängen 100.000 Arbeitsplätze von griechischen Investoren ab, vor allem in der Bauwirtschaft. In der gesamten Region sind Finanzmärkte und Handelsbeziehungen abhängig von Griechenland. Mazedoniens Finanzminister Zoran Stavrevski ist froh über das Rettungspaket für das Nachbarland, warnt aber vor den Folgen der harten Sparprogramme, die Griechenland auferlegt wurden. Wenn es jetzt Unruhen und Streiks in Griechenland gibt, dann wird sich das auf den Handel auswirken. Die Grenzen müssen eventuell geschlossen werden. Dass sich griechische Firmen aus Mazedonien und anderen Nachbarländern zurückziehen, glaube ich aber nicht. Mazedonien ist attraktiv wegen der niedrigen Arbeitskosten. Eine Schneiderin in Mazedonien, die jeden Tag 10 Stunden schuftet, kommt hier vielleicht auf einen Monatslohn von 120 Euro. In Griechenland ist das ganz anders. Noch bieten niedrige Lohnkosten also einen gewissen Schutz vor den Auswirkungen der Griechenland-Krise. Beispiel Kroatien. Hier beobachten viele Menschen mit Sorge die Sparpläne in Griechenland und fürchten, dass auch bei ihnen der Gürtel enger geschnallt wird und die Schwächeren draufzahlen. Wir sind ja bescheiden, wir sind nicht gewohnt, sehr gut zu leben. Wir sind Rentner. Wir haben ein solides Einkommen, damit kommen wir aus, aber weniger darf es nicht werden. Kroatien hatte bisher beste Chancen auf eine baldige EU-Mitgliedschaft. Premierministerin Jadranka Kosor befürchtet, dass die Kriterien aber verschärft werden. Und sie will in Sachen Haushaltsdisziplin deshalb möglichst gut dastehen. Nichts und niemand ist unantastbar. Wir fangen bei uns zuerst an, bei den Nutznießern des Staatshaushaltes. Wir werden überleben, auch wenn wir unseren Gästen nur Wasser anbieten, ob mit oder ohne Kaffee. Die EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien befürchten, für die Griechen bestraft zu werden, obwohl sie drauf und dran sind, alle Euro-Kriterien zu erfüllen. Bulgariens Premier Borissow spricht von mangelnder Fairness. Doch die Pläne, in 2 Jahren der Eurozone beizutreten und die Landeswährungen abzuschaffen, liegen jetzt auf Eis, auf Anraten Brüssels. Niemand weiß, ob der Griechenland-Bazillus nicht doch noch übergreift. Beispiel Rumänien. Ban Cheme verkauft in seinem kleinen Geschäft in der Fußgängerzone der Stadt Oradia alles, was man zum täglichen Leben braucht. Noch kommen die Leute, vor allem die, die auf den Bus warten. Sie blättern in den Zeitungen, sie kaufen einen Becher Kaffee, aber einen Imbiss wie früher leisten sich nur noch wenige. Harte Zeiten für Ban Cheme und harte Zeiten für Rumänien. Die Wirtschaftskrise konnte das Land nur mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds überstehen. Jetzt fordern die Geldgeber einen harten Sparkurs, um das Haushaltsdefizit einzugrenzen. Die Mehrwertsteuer soll von heute 19 auf 25% steigen, die bisher noch relativ niedrigen Einkommenssteuern von 16 auf 20%. Der rumänische Einzelhändler Ban Cheme befürchtet, dass sein Geschäft durch höhere Preise ruiniert wird, wenn die Menschen gleichzeitig weniger Lohn bekommen. Wir spüren die Folgen der Wirtschaftskrise. Die Leute leisten sich schon jetzt nichts mehr. Was sollen wir tun, um noch über die Runden zu kommen? Zumal der Internationale Währungsfonds außerdem fordert, bis zu 100.000 Staatsangestellte zu entlassen, um Personalkosten im öffentlichen Dienst einzusparen. Die rumänische Regierung weigert sich bisher, aus Angst vor griechischen Verhältnissen. Doch je länger unpopuläre Maßnahmen hinausgezögert werden, desto schlimmer könnte es am Ende kommen. Premier Emil Block glaubt, noch einmal davonzukommen und setzt auf mehr Wirtschaftswachstum, das auch mehr Geld in die Staatskasse spülen soll. Ban Cheme aus Oradia glaubt aber nicht an eine schnelle Wende zum Besseren. Nur im Fernsehen hört man von einem leichten Aufschwung, vom Ende der Wirtschaftskrise. Ich spüre nichts davon. Die Griechenland-Krise wirkt wie eine kalte Dusche auf die gesamte Region. Die politische Unsicherheit wird größer und die wirtschaftlichen Risiken sind mit dem Rettungspaket für das ehemalige Vorbild Griechenland noch längst nicht gebannt. Bei den jüngsten Kommunalwahlen in Frankreich haben die Konservativen eigentlich nur im Elsass besonders gut abgeschnitten. In jenem Teil des Landes, in dem schon mal ein Kommunalpolitiker nicht davor zurückschreckte, eine Roma-Siedlung in Brand zu setzen, um die seiner Ansicht nach ungebetenen Mitbürger dazu zu bewegen, sich einen anderen Lebensraum zu suchen. Fremdenfeindlichkeit ist in diesem Teil Frankreichs insofern nichts Unbekanntes. Nun machen auch Muslime Jagd auf Juden, was freilich von der Bevölkerung, zum Beispiel in Straßburg, nicht einfach so hingenommen wird. Aber was können da schon noch so gut gemeinte Solidaritätsdemonstrationen bewirken? Nach dem Angriff eines Arabers auf einen Juden im Zentrum Straßburgs klagt nun die jüdische Gemeinde der Stadt über ein Klima des zunehmenden Antisemitismus. Ein Vorwurf, den die Muslime indes weit von sich weisen. Martin Durm über den Antisemitismus mitten im Elsass. Es war ein stiller Protest, keine Parolen, keine Megafone vor der Straßburger Synagoge, nur eine einstündige Versammlung im Regen, bei der die Mitglieder der jüdischen Gemeinde aussprechen konnten, was sie bewegt. On se sent visé dans sa chair. Je mets la kippa quand je mange dans un restaurant juif, je le mets pas dans la rue. Wir fühlen uns als lebende Ziele, sagt Didier Cohen, der mit seiner Frau und seinen Kindern gekommen ist. Ich trage meine Kippa nur noch zu Hause und wenn ich in einem jüdischen Restaurant esse. Ich trage sie nicht mehr auf der Straße, so ist das. Es tut mir weh, hinzunehmen, dass man sich in einem Land wie Frankreich heutzutage mit einer Kippa auf dem Kopf einem Risiko aussetzt, einem lebensgefährlichen Risiko. Am Wochenende, zum jüdischen Sabbat, hatte ein aus Algerien stammender Mann einen 42-jährigen Juden brutal überfallen, ihn mit einer Eisenstange niedergeschlagen und einem Messer verletzt. Geschehen ist das mitten in Straßburg, an einer Haltestelle, wo ein Dutzend Leute auf die Straßenbahn warteten. Der Angreifer wurde von einer Polizeistreife gefasst. Er war, wie sich später herausstellte, schon mehrmals gewalttätig geworden und psychisch gestört. Dass es kein organisierter Anschlag war und das Opfer noch am gleichen Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist aber nur ein schwacher Trost für die jüdische Gemeinde in Straßburg. Es hilft ihren 16.000 Mitgliedern nicht darüber hinweg, dass sie sich in diesen Tagen zutiefst verletzt und verunsichert fühlen. Und sie suchen nach Erklärungen für das, was geschah. Je pense qu'une société dans laquelle des incidents comme celui-là se produisent, c'est une société qui doit s'interroger sur elle-même. Eine Gesellschaft, in der ein kippa-tragender Jude zusammengeschlagen wird, muss sich doch fragen, was falsch läuft, sagen sie bei der Kundgebung. Unter den etwa 500 Demonstranten sind auch solche, die nicht zur jüdischen Gemeinde gehören. Straßburger Bürger, citoyens, wie sie sagen, die nicht einfach hinnehmen wollen, was da geschah. Gewalt gegen Juden am helllichten Tag. Es ist die empörende Ausnahme in dieser Stadt. Antisemitische Schmierereien, Hakenkreuze auf Synagogen, geschändete Friedhöfe. Das geschieht allerdings immer wieder in dieser französischen Randprovinz, wo der rechtsextreme Front National bei Wahlen viele Stimmen gewinnt. Erst im Januar wurden in Straßburg wieder jüdische Grabsteine umgeworfen und mit Nazi-Parolen besprüht. Den Hass der Rechtsextremisten bekommen häufig auch Muslime zu spüren. Vor einem Jahr wurde ein junger Mann arabischer Abstammung in einer Straßburger Straßenbahn von einem elsässischen Messerstecher getötet. So gespannt das Verhältnis zwischen Juden und Arabern einerseits ist, so verbindet sie andererseits doch die Erfahrung, um der eigenen Identität willen angegriffen zu werden. Natürlich ist es absolut zu verdammen, wenn jemand wegen seines jüdischen Glaubens attackiert wird, sagt ein junger Muslim in Straßburg. Der das getan hat, muss dafür zur Verantwortung gezogen werden. Aber es gibt eben auch einen Unterschied, meint er. Wenn ein jüdischer Bürger angegriffen wird, dann hat das enorme Auswirkungen in der Öffentlichkeit und in den Medien. Wenn ein Muslim angegriffen wird, wird längst nicht mehr so viel darüber geredet. Der Oberbürgermeister, der Präfekt der Region, der Imam der muslimischen Gemeinde, sie alle sind zur Kundgebung gekommen, um den Straßburger Juden ihre Solidarität zu erklären. Doch es ist zu wenig, um Didier Cohn und vielen anderen ihre Ängste vor antisemitischen Angriffen zu nehmen. On assimile les Juifs d'Europe à Israël. Die europäischen Juden werden immer wieder mit Israel gleichgesetzt. Der Konflikt im Nahen Osten wird auf uns übertragen, sagt Didier Cohn. Viele Einwanderer aus Nordafrika sehen hier arabische Satellitenprogramme, die immer extrem anti-israelisch berichten. Und das hat natürlich Auswirkungen. Der Hass auf Israel führt dazu, dass wir Juden in Europa verteufelt werden. De la haine contre Israël. Die jüdische Gemeinde in Straßburg ist eine der größten und vitalsten in Frankreich. Mehr als ein Dutzend Synagogen gibt es in dieser Stadt. In ihnen ist Platz für die unterschiedlichsten Facetten des jüdischen Glaubens, Orthodoxe, Sephardim, Ashkenazim. Ihre leidvolle Geschichte ist den Straßburger Juden allgegenwärtig. Die Deportation unter der deutschen Besatzung, die Jahrhunderte der Diskriminierung und das große mittelalterliche Pogrom, als hunderte Juden ermordet wurden, weil man ihnen die Schuld gab für den Ausbruch der Pest. In der Rue Brûlée schlug man sie tot, der Brandgasse. Die Rue Brûlée gibt es noch heute. An diesem Sonntag spielen sie wieder eine wichtige Rolle. Die Männer in ihren Uniformen, Soldaten und Veteranen der russischen Armee. Der Sieg über das Nazi-Deutschland lässt freilich viele vergessen, dass genau diese Armee am Anfang mit den Nazis gemeinsame Sache machte und nicht minder Schuld hat am Tod von mehreren hunderttausend Unschuldigen. Dessen völlig ungeachtet, heute hat die russische Armee indes bei weitem nicht mehr den Ruf wie einst. Im Gegenteil, Berichte über Vergewaltigungen, Demütigungen und sonstige Schikanen sind keine Seltenheit. Kein Wunder also, dass sich jeder, der nur kann, vor dem Wehrdienst zu drücken versucht. Und das nicht unbedingt aus rein pazifistischen Gründen. Präsident Medvedev hat dennoch angeordnet, 280.000 Rekruten in die Armee einzuberufen. Das wird schwer, denn die frühen 90er Jahre waren geburtenschwach. Es gibt deshalb weniger potenzielle Wehrpflichtige. Menschenrechtler warnen, dass die Militärs in diesem Jahr auch Kranke einberufen und Studenten aus dem Studium reißen, um so das Soll zu erfüllen. Gesine Dornblüt über die Angst der jungen Männer vor der Armee und ihrem berüchtigten Unterdrückungssystem. Morgens im Zentrum von St. Petersburg. Auf dem Bürgersteig vor einem Wohnhaus hat sich eine Warteschlange gebildet. Es sind vor allem junge Männer. Einige haben Papiere in Plastikhüllen in der Hand. Einer ist auf Rollerskates gekommen. Sie warten auf die Sprechstunde des Komitees der Soldatenmütter. Die Soldatenmütter beraten junge Männer, die nicht zur Armee wollen oder deren Rechte bei der Einberufung verletzt werden. Raman ist 20 Jahre alt und hat vor wenigen Tagen eine Vorladung zur Musterung bekommen. Ich gehe noch zur Uni, deshalb habe ich eigentlich einen Aufschub bis zum Sommer. Aber jetzt wollen sie mich auf einmal während des Studiums einberufen. Ich bin hier, um zu erfahren, was ich tun kann, um mein Recht durchzusetzen. Denn ich will erst zu Ende studieren und wenn überhaupt danach in die Armee. Dem russischen Gesetz nach dürfen Studenten nicht eingezogen werden. In diesem Frühjahr versucht das Militär jedoch offenbar immer öfter, dies zu ignorieren. Denn es fehlen Wehrpflichtige. Auch viele seiner Kommilitonen seien vorgeladen worden, berichtet der Student Raman. Jetzt sind die jungen Männer verunsichert. Ella Paljakova, die Vorsitzende der Soldatenmütter, empfiehlt den Studenten, auf jeden Fall Widerspruch gegen die Bescheide einzulegen. Letztes Jahr gab es eine regelrechte Treibjagd auf Studenten. Da wurden junge Leute, die nur ihre Immatrikulationsbescheinigung bei der Einberufungsstelle abgeben wollten, mit Gewalt in ein Auto gesetzt. Sie sollten direkt zur Sammelstelle gebracht und von dort zur Truppe geschickt werden. Zum Glück hat eine der Mütter dieser Jungen bei uns angerufen. Wir haben protestiert, haben die Presse alarmiert und daraufhin wurden die Studenten freigelassen. Später haben wir sogar gegen das Militär prozessiert und gewonnen. Ella Paljakova legt sich regelmäßig mit dem Militär an. Die russische Armee ist berüchtigt. Immer wieder werden Wehrpflichtige von Offizieren misshandelt und sogar in den Selbstmord getrieben. Im Büro der Soldatenmütter sitzt Wladimir Ramanov. Der 23-Jährige ist ein bisschen blass, trägt ein Sporthemd. Hier nennen ihn alle Volodya. Er hat den Wehrdienst bereits hinter sich. Volodya wurde im Dezember 2008 eingezogen. Die letzten Monate diente er in der Nähe der Kleinstadt Kamjenka an der finnischen Grenze. Dort befindet sich eine der größten Einheiten im Norden Russlands. In der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober 2009 hat sich ein Teil der Berufssoldaten betrunken. Etwa um 4 Uhr nachts haben sie angefangen, die Wehrpflichtigen aus den Betten zu jagen und zu verprügeln. Erst haben sie sich uns einzeln vorgenommen. Dann haben sie alle Wehrpflichtigen antreten lassen und der Reihe nach verprügelt. Das ging so bis 11 Uhr morgens. In der russischen Armee herrscht ein Unterdrückungssystem, die Djedowschina. Die Djedi, die Großväter, also die Dienstälteren, quälen die Jüngeren. Es geschah an vielen Orten, in der Stube, in der Dusche, in der Kantine. Schließlich draußen auf der Lichtung, wo die Technik gelagert wird. Je drei Unteroffiziere haben erst eine Gruppe durchgeprügelt, dann die andere. Sie haben gesagt, uns gehe es viel zu gut. Als sie ihren Wehrdienst geleistet hätten, seien die Vorgesetzten viel härter gewesen. Und sie sagten auch, ihr könnt euch wenden, an wen ihr wollt, euch hilft sowieso niemand. Die Gesetzesverstöße beginnen schon bei der Einberufung. Die Kriegskommissariate, wie die Einberufungsstellen in Russland heißen, gelten als korrupt. Vor allem die Armeeärzte stehen in der Kritik. Sie arbeiteten, so heißt es von Kritikern immer wieder, in die eigene Tasche. Sie würden Atteste und Gutachten ziviler Ärzte ignorieren. Wer zahlt, wird deshalb unter Umständen ausgemustert, auch wenn er gesund ist. Wer tatsächlich krank ist, hat das Nachsehen. Das bestätigt auch Alexei Kozyrev, der Menschenrechtsbeauftragte der Stadt St. Petersburg. Mich wundert, wie sich die Militärärzte verhalten. Sie haben doch den Hippokratischen Eid geleistet und müssten verhindern, dass Kranke in die Armee kommen. Es gibt eine genaue Liste mit den Krankheiten, aufgrund derer Männer ausgemustert werden. Aber die Ärzte verschließen davor die Augen. Sie arbeiten nicht für die Kranken, sondern für das Militär. Die Gesetzesverstöße bei der Einberufung sind so groß, dass sich mehrere Anwaltskanzleien auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Das Militär schweigt in der Regel zu den Vorwürfen. Der St. Petersburger Menschenrechtsbeauftragte Alexei Kozyrev hat inzwischen eine Hotline einrichten lassen, bei der junge Männer anrufen können, wenn sie bei der Musterung in Schwierigkeiten geraten. Kozyrev garantiert, binnen zwei Tagen zu reagieren. Die Kriegskommissariate wissen, dass es schwer wird, den Plan zu erfüllen und 280.000 Wehrpflichtige einzuberufen. Das sind ja mehr als in den vergangenen Jahren und das in den geburtenschwachen Jahrgängen. Die Militärs werden versuchen, den Plan um jeden Preis zu erfüllen. Wir dürfen das nicht zulassen. Gesine Dornblüt über die Furcht junger russischer Rekruten vor dem Einberufungsbefehl. So viel im Europareport heute.